Der Tod dieser beiden führenden Leute war für die organisierte Arbeiterschaft ein schwerer Verlust. Ganz im Gegenteil, erwiderte Dragomilow. Sie wurden 1904 ermordet. Während der 6 vorangehenden Jahre hatte die Gewerkschaft nicht einen einzigen Sieg errungen, wurde aber bei 3 katastrophalen Streiks entscheidend geschlagen. Innerhalb der ersten 6 Monate nach Liquidierung der beiden Führer siegte die Gewerkschaft beim großen Streik von 1905 und von damals bis heute hat sie ständig entscheidend an Boden gewonnen. Was wollen Sie damit sagen? Fragte Hall. Ich will damit sagen, dass der Verband der Bergwerksunternehmer nicht hinter diesen Morden gestanden hat. Ich will damit sagen, dass James und Hartman insgeheim im Sold des Verbandes der Bergwerksunternehmer standen. Und es war ein dicker, fetter Sold. Ich will damit sagen, dass eine Gruppe von Bergleuten uns über die Einzelheiten des Verrats ihrer Führer informiert und den Preis, den wir für unsere Dienste verlangen, gezahlt hat. Wir haben es damals für $25,000 gemacht. Winterhalls Verblüffung war unverkennbar. Und er überlegte ziemlich lange, bevor er wieder zu sprechen begann. Ich glaube Ihnen, Mr. Dragomilow. Morgen oder übermorgen würde ich mir gern mit Ihnen zusammen das Beweismaterial ansehen. Dabei geht es aber nur noch um eine Formalität. Bis dahin muss ich nach anderen Möglichkeiten suchen, Sie zu überzeugen. Die Liste der Ermordungen ist lang. Länger, als Sie denken, erwiderte Dragomilow. Er drückte auf die Klingel und beide erhoben sich beim Eintreten des Dieners. »Sie dürfen mir glauben, ich werde Sie schon noch stellen«, versicherte ihm Hall zum Abschied. Dragomilow lächelte seltsam. »Das glaube ich nicht«, erklärte er. »Aber sollte es Ihnen gelingen, so wäre es außergewöhnlich.«